Heute, am 10. September, ist auf dem Nürburgring der 7. Lauf in diesem Jahr zur deutschen Tourenwagenmeisterschaft ausgetragen worden. Erich Bitter wird daheim in Ennepetal Notiz davon genommen haben, vielleicht auch mehr. Früher standen solche Termine fest in seinem Kalender. Denn Erich Bitter, 1933 in Schwelm geboren, fuhr viele Jahre Rennen. Zuerst Radrennen, dann Autorennen, besonders auf Rundstrecken wie dem Nürburgring oder auch Prüfungen wie der legendären Targa Florio, die auf öffentlichen Straßen und Wegen in Sizilien abgehalten wurde. Ende der 1960er Jahre beendete Erich Bitter seine Rennfahrerkarriere, blieb aber den Automobilen treu. Fortan baute er selbst Autos. Meist schuf er auf Opel-Chassis eigene Modelle, die unter dem Namen Bitter in kleiner Serie aufgelegt wurden und wegen der Exklusivität Käufer fanden. Meine Eltern hatten Fahrradgeschäfte, Düsseldorf, Schwelm und auch Köln. Und aufgewachsen bin ich in Düsseldorf, im größeren Geschäft, da hatten wir auch ein Wohnhaus. Ja, und wenn man Fahrradgeschäfte hat als Kind, dann rennt man in den Fahrradgeschäften rum. Ich musste dann mit meinen Eltern dann nach Köln fahren, je nachdem, das war ja immer ganz spannend. Man war ja noch nicht in der Schule. Und als die Schulzeit begann, wurde ich eingeschult in Düsseldorf, in der Helmholtzstraße. Ja, und da brach der Krieg aus. Und Düsseldorf wurde innerhalb von 2-3 Monaten, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, wurde dann zerbombt. Und der Vorteil eben war, noch war ja Schwelm als Geschäft tätig, konnte meine Mutter hier noch mithelfen, denn ihre Eltern wohnten ja auch hier in Schwelm und die Eltern meines Vaters ja auch. Und dann haben sie mit meinem Großvater, das Geschäft so am Leben halten. Und ja, und dann zum Schluss des Krieges wurde dann der Schwelm auch noch zerbombt. Ja, und dann hieß es, wir müssen wieder sehen, dass wir wieder ein Fahrradgeschäft machen können. Mein Vater ist noch im Krieg. Dann hat mein Großvater das entschieden mit meiner Mutter. Wir müssen versuchen. Irgendwann haben wir dann in Schwelm wieder ein Fahrradgeschäft angemietet. Und dann kam ja die Währungsreform. Und dann gab es dann plötzlich wieder Fahrräder. Und ja, und dann war dann so 1947, 48. Und da war ich dann eigentlich wieder fahrradbegeistert, wie alle Jungs. Ja, ich hatte dann so ein Fahrrad, vorne so ein kleines Rad von der Post und hinten ein normales Rad. Das war übergeblieben irgendwo, also kein normales Fahrrad. Ja, da bin ich dann viel Rad gefahren. Dann bin ich in das Gymnasium Schwelm eingeschult worden. Ja, und dann muss ich sagen, habe ich an den Radfahren habe ich viel Spaß gehabt. Und da war ich ja auch, wie gesagt, im Gymnasium, gibt es ja auch Sport. Und dann habe ich gedacht, eigentlich möchte ich mal so eine Tour de France fahren. Ja, und dann gab es die ersten Radrennen, die hießen dann Erster Schritt. Und da war ich dann relativ ganz gut. Da bin ich mit einem normalen Tourenrad gegen die sogenannten Rennrad-Jugendlichen gefahren, weil die hatten dann zum Teil schon Rennräder, leider ich nicht, weil wir hatten keine Rennfahrräder im Geschäft. Und mein erster Schritt war dann in Kassel. Da sind wir dann mit dem Auto nach Kassel gefahren. Ich mit meinem Tourenrad, waren die Schutzbleche weg und so weiter. Also längst kein Rennrad, aber es hieß eben der erste Schritt. Ja, die sind dann gegeneinander, von da fuhren dann auch schon mal 100 Jungs gegeneinander. Und ich dann mit meinem Tourenrad und der ein oder andere hatte schon etwas weiter gutes Fahrrad, je nachdem, wie reich die Eltern waren und wo man was kompensieren konnte, damit man vielleicht ein richtiges Rennrad irgendwo herbekam. Und leider bin ich dann nur Zweiter geworden. Der Siegerpreis war ein echtes Rennrad. Und dann kam mein Vater auch aus dem Krieg zurück und er hat dann mit seinen Freunden vom vorigen Krieg wieder gesprochen und so und müssen noch wieder mal richtige Fahrräder haben. Und irgendwann gab es dann plötzlich auch wieder Rennfahrräder bei meinem Opa im Geschäft und bei meinem Vater dann. Und dann haben wir dann wieder in Düsseldorf ein Geschäft angefangen und wieder in der Nähe von, wo wir ausgebombt waren und ja, wie das dann so geht. Und dann wird man als Junge natürlich eingespannt und meine Mutter war ja immer Geschäftsfrau, die war ja wenig Mutter und viel Geschäft. Ja, und dann gab es dann eben, jetzt kriegst du auch mal ein Rennrad, weil wenn du jetzt wirklich weiterhin Amateurrennen fahren willst als Jugendlicher zwischen 14 und 16 Jahren, dann brauchst du ja ein Rennrad, also sonst geht das nicht. Und dann war ein sehr netter Rennfahrer, der in Düsseldorf in unserem Geschäft immer vorbeikam und ließ sein Fahrrad richten. Und der hat dann gesagt, ja, muss ich mir den Erich mal angucken und was der so anstellt irgendwie. Und dann hat er mir praktisch geholfen, wie so ein Personal Trainer, würde man heute sagen. Aber der wohnt in Düsseldorf, ich in Schwelm. Und der kam dann, weil er ja große Rennen fuhr als Amateur, der war Engländer. Der war dann im Krieg in Düsseldorf hängen geblieben. Und während der Woche bin ich jeden Schritt mit dem Fahrrad gefahren. Also ich war kein Fußgänger mehr. Ja, und dann wurde ich ganz gut, auch als Jugendlicher. Dann wurde ich ruckzuck 18. Dann wurde ich ruckzuck Amateur. Jetzt war ich kein Jugendlicher mehr. Dann wurde ich relativ schnell ein ganz guter Amateur. Ja gut, und wenn man dann natürlich bei den Profis ist, dann Natürlich wurde da gedopt, was das Zeug hielt. Das war früher, ja, alle haben da gedopt, ich auch. Also das interessierte gar keinen. Da hat keiner danach geguckt, warum, weshalb sie irgendwas machen oder tun oder auch nicht tun. Heute zum Beispiel weiß ich, dass ich Pervitin genommen habe. Also ein absolutes Dopingmittel, dass man nicht müde wird. Das nahmen die Flugzeugführer im Krieg. Also mein Arzt hier in Schwelm, wo man schon mal zum Arzt geht, einfach nur so, der hat die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, als ich gesagt habe, sag mal, gibt es da nicht irgendwas, die viele andere, die fahren mir dann immer weg, die scheinen gar nicht müde zu werden. Und dann sagt er, ja, da können Sie mal Traubenzucker nehmen. Habe ich gesagt, um Gottes Willen, Traubenzucker, was soll ich denn mit dem Zeug, das gibt Kraft nach 7 Jahren. Und ich brauche sie jetzt am Sonntag. Und dann, also wie gesagt, der fiel um, als ich ihm gesagt habe, ich nehme ja schon Pervitin von Zeit zu Zeit, mal ein oder mal zwei. Er sagt, um Gottes Willen, da wirst du ja süchtig. Aber ich bin nie süchtig geworden. Man hat das so genommen, dass es sich lohnte. Wenn man sowieso schon weit zurück war, hat man gar nichts genommen. Man musste ja auch viel trainieren. Ich bin ja jeden Tag 5-6 Stunden Rad gefahren, ja. Gut, in der Mannschaft musste man seinen Kapitän schieben. Meiner war der Herr Junkermann, der Hans Junkermann, der ist ja dann auch mal eingeladen worden und war auch mal bei der Tour de France später. Und der Hennes, der konnte sich sogar noch an mich erinnern, denn in dem Buch erzählt er noch und konnte noch erzählen. Er war für mich der Hero, er ist der Superman und ich darf ihn schieben. Das war für mich ein Riesenerlebnis, dass ich den schieben darf oder dass ich ihm eine Trinkflasche geben darf. Da war ich ja stolz. Ich war der jüngste Profi in Deutschland und das war natürlich schon was. Und dann bei Fichtel und Sachs sind sie auch bei einem guten Team. Ja, schieben, wenn der Junkermann mal ein bisschen müde wurde, sagt, schieb mich mal ein Stück. Dann musst du ihn schieben. Der musste das Geld verdienen und das Geld wird auf dem Zielstrich verdient und nicht vorher. Und der Beste, den muss man so lange schieben, dass der möglichst nicht müde ist, damit er am Schluss des Rennens viel Geld verdienen kann. Und das Geld wurde geteilt, immer durch die Mannschaft, immer gleich. Wir sind da viel in Belgien gefahren, in Holland gefahren, in Luxemburg gefahren. Man durfte nicht zur Tour de France, denn Frankreich ließ keine deutschen Radrennfahrer zu, keine Mannschaft nicht. Nein, da wurde mal hier und da einer eingeladen. Und das war dann viel später, durften dann deutsche Mannschaften auch wieder Tour de France. Aber wir fuhren in Zürich, Züricher Meisterschaft. Ja, und ich bin dann, war Profi und hatte dann eben diese komischen Unterschiede in meiner sogenannten Form. Das war ein ganz interessantes Leben. Ja, ich meine, man war frei. Ich konnte hier in Schwelm, ich wohnte in Schwelm bei meinen Großeltern. Und es war so ganz, ganz ordentlich. Ja, und dann habe ich im Geschäft natürlich mit Golf mitgearbeitet. 5-6 Stunden am Tag, da haben sie immer noch genug Zeit, was anderes zu machen. Also eigentlich hat mich das sehr glücklich gemacht. Was mich nicht glücklich gemacht hat, war eben, dass ich so Unterschiede hatte, dass ich als Rennen, große Rennen, da war ich dann Zweiter, Dritter, Vierter, fuhr mit um den Sieg. Auch, dass der Junkermann schon mal gesagt hat, hör jetzt endlich auf so zu fahren, sonst hängst du mich noch ab. Das hat es auch gegeben, ganz ehrlich, ja. Und dann auf einmal wieder, dass ich haushoch hinterher fuhr. Ja, und dann hat dann mal der Manager bei Fichtel und Sachs gesagt, wir sollen nach Freiburg gehen, in die Uniklinik. Da gibt es einen Professor Reindell. Und das war, ich glaube, war 21, ja, da war 54, 55. Und dann bin ich dann mal mit der Mannschaft im Frühjahr zur Generaluntersuchung da nach Freiburg in diese Uniklinik, wo ja die ganze Dopinggeschichte später war ja Freiburg. Das waren ja die, die wussten, was sie machen konnten mit den Rennfahrern. Ja, und dann hat der Doktor da festgestellt, dass ich ein negatives T im Herzen habe. Und hat mich dann untersucht und hat sofort gesagt, du musst sofort operiert werden. Deine Mandeln sind so schlimm, die haben dir das ganze Herz versaut. Deswegen hast du ein negatives T. Und das wird dich daran hindern, ein Großer zu werden. Auch wenn du mal gut bist und mal schlecht, aber jetzt nehmen wir dir erstmal die Mandeln raus. Das ist Nummer eins. Und dein Arzt in Schwelm, der soll sich lieber begraben lassen. Der hätte das von Anfang an machen müssen, ja, Mandeln rausnehmen. Dann wäre das nämlich nicht passiert. Und dann ist das natürlich schlecht, wenn man dann, erstmal glaubt man ja nicht, dass man dann wieder anfängt, langsam zu trainieren. Dann denkt man, jetzt ist alles vorbei, weil das Herz spürt man ja nicht. Ist ja nicht eine Krankheit, das ist ja negativ T, bleibt einem das Leben lang. Aber im Endeffekt sind sie nicht mehr so leistungsfähig. Also jedenfalls nicht mehr so mit dem letzten kleinen Quäntchen, was sie dann eigentlich dann brauchen. Und als ich das dann wirklich über die anderen 2-3 Jahre noch, ich war ja bis 59, war ich ja noch Profi, habe ich gesagt, naja, das macht mir keinen Spaß. Also wenn ich nie ganz genau weiß, weiter komme ich nicht als da, wo ich dann jetzt auch bin, mal ganz, ganz vorne und mal auch ganz, ganz, ganz weit hinten, ja, dann Und dann habe ich dann irgendwann mal gesagt, naja, das lohnt sich nicht mehr. Also das macht mir jetzt auch keinen Spaß mehr. Was mache ich jetzt? Ja, dann arbeite ich im Fahrradgeschäft weiter. Das ist ja auch keine schlechte Sache. Selbstständig sein. Trotzdem muss ich ehrlich sagen, dass mir das Fahrradgeschäft auch nicht so großen Spaß macht. Also ich war keiner, der jetzt gesagt hat, so jetzt bleibe ich mein Leben lang in Schwelm und in Düsseldorf in meinem Fahrradgeschäft. Und das war nichts. So. Und dann hatte ich hier in Schwelm, gab es einen sehr jungen, sehr talentierten Rallyefahrer, der also schon Rallye Griechenland, Akropolis, also der war schon ziemlich weit. Er hatte hier eine Automobilreparaturwerkstatt. Und den habe ich dann mal gefragt, ob ich würde gerne mal die Rallye Monte Carlo fahren. Einfach so, gar keine Vorstellung, was das alles ist. Und dann hat er gesagt, da musst du ja eine Lizenz haben. So, das ist nicht so, ja, ich sage, was machst du denn? Du hast doch, ja, ich habe das ja schon. Er sagt, da musst du erst mal Erfolge haben. Ja, wo kriege ich denn Erfolge her? Ja, da musst du mal so ein kleines Rennauto kaufen. Weil sonst hast du keine Erfolge. Ja, was muss ich denn kaufen? Na, da musst du dir so einen kleinen NSU Prinz kaufen. Die sind erfolgreich, aber nicht bei den Rallyes so sehr. Die sind besser so in Rundstreckenrennen. Rundstreckenrennen, wo sind die denn? Ja, auf Flughäfen, auf Flugplätzen, auf dem Nürburgring. Ich sage, nimmst du mich denn mal mit, wenn da irgendwie so ein Rennen ist? Ja, dann kann ich mal mitkommen. Ja, und dann habe ich das gesehen, da fahren dann 20 von diesen Prinzen rum. Fahren schnell, idiotisch schnell. Dann habe ich gesagt, ja gut, also dann kaufe ich mir jetzt mal so einen Prinz. Und da ich ja Profi gewesen war, Fahrräder macht der NSU auch, war ja die Verbindung, ich kannte den Pressechef von NSU in Neckarsulm. Und dann habe ich so ein Auto gekauft, 4.500 Mark kostete das Auto, kleiner Prinz. Und der Frischkorn hat mir dann erzählt, was man da alles mitmachen muss, mit negativen Sturz und Michelin-Reifen. Keine Ahnung von null, aber ich hatte ja meinen Horst. Und beim ersten Rennen bin ich haushoch hinterhergefahren. Ich bin erschrocken, wie die da um die Kurven fuhren. Aber ich war ja ein guter Radrennfahrer gewesen. Und ich konnte sehr gut Kurve fahren. Ich hatte also schon den Blick, was wo zu machen ist. Und dann dauerte das so 2-3 Rennen. Ja, und dann ging das immer besser. Und im ersten Jahr war ich am Schluss des Jahres der zweitbeste NSU-Fahrer in Deutschland. Und kriegte dann von NSU ein weiteres Auto geschenkt, weil ich eben so gut war. Ja, und am Nürburgring habe ich dann auch schon mal gewonnen. Auf Flugplätzen habe ich auch gewonnen. Ich habe ja viele Punkte gesammelt, sonst wäre ich ja nicht der zweitbeste NSU-Mensch gewesen. Da waren jeden Sonntag konnten sie auf allen möglichen Flugplätzen, von Bitburg angefangen, Kassel, Fulda, überall, wo die alten Militärflughäfen waren, da gab es Rundstreckenrennen, auch für große Autos, auch für Mercedes, Porsche, die fuhren auch alle. Oder Luxemburg, Bergrennen, ich war jeden Sonntag unterwegs mit meinem kleinen Auto. Immer dasselbe Auto. Und dann hatte ich so einen Werksmotor von NSU, der hatte 3 PS mehr. Das war gewaltig, anstatt 30 PS, 33 PS. Aber die anderen guten hatten auch 33 PS. Also es war eine witzige Zeit und diese kleinen Dinger waren enorm erfolgreich, diese Autos, in dieser Klasse bis 600 Kubik. Das geht ja immer nur klassenweise. Sie können ja nicht mit dem NSU gegen den Porsche gewinnen, geht ja nicht. Aber das war so die Lehrzeit in dem kleinen Auto. Und dann habe ich gedacht, das ist ja so ein nettes Auto. Gibt es in Schwelm gar keinen NSU-Vertreter? Nein. Und dann habe ich den Herrn Mundlos, das war der Pressechef da in der Gasum, gefragt, ob ich nicht NSU-Vertreter in Schwelm werden dürfte. Einfach so, Autos verkaufen. Wir haben ein Fahrradgeschäft. Ja, dann fand er das nicht schlecht, da haben sie wohl überlegt und so. Es war ja immer noch früh in der Zeit. Früh, es war ja Anfang der 60er Jahre, das war immer noch nicht Gott weiß was. Ja, und dann kriegte ich eine NSU-Vertretung. Ja, und dann habe ich in Schwelm NSU-Autos verkauft. Dann bin weiter mit dem NSU-Prinzrennen gefahren. Und dann war ich doch sehr ordentlich. Und dann kam so der eine oder andere und sagte, willst du nicht mal bei mir mitfahren? Ich habe so einen Volvo, das ist die nächst weit höhere Klasse. Oh, da darf ich mit dem Volvo fahren. Ja, und dann gab es auch Saab. Zum Beispiel, da gab es die Rallye Monte Carlo, die gewannen die Rallye Monte Carlo, diese Saabs, obwohl sie nur 850 Kubik hatten. Ja, und dann habe ich gedacht, das ist auch kein schlechtes Auto. Und dann habe ich gedacht, warum kann ich nicht Saab-Vertreter werden, weil in Schwelm hat doch keiner Saab. Ja, und dann kriegte ich die Saab-Vertretung. Und der Volvo-Importeur war auch der Saab-Importeur. Und wir haben dann für NSU später, zum späteren Zeitpunkt, habe ich eben mit dem Horst Frischkorn so viel gelernt, was man da so alles machen kann, was erlaubt ist, was man in den Motoren machen darf. Ist nicht anders wie heute auch. Gibt es ja Gesetze. Ja, und die habe ich dann schön alle erfüllt. gefremelt, gemacht, getan, sogenannt frisiert, was man heute ja bei den Tunern auch noch macht, wenn auch in weit höherem Stil, aber das war damals 1960, 61, das war schon gewaltig. Und dann waren meine Motoren plötzlich besser als die Motoren von NSU selber. Und dann hat NSU bei mir die Motoren machen lassen. Und dann war ich ja plötzlich ganz jemand. Ja, wenn die Franzosen Rennen fuhren mit dem Prinz, gab einen Importeur für Frankreich, Tour de France Automobile, ja, bitte mach die Motoren für NSU. Und dann habe ich an den Motoren selber gefeilt. Ich habe die Kipphebel gefeilt, ich habe die Pleuel leichter gemacht und so. Immer ein Stückchen weiter, ein Stückchen weiter, ein Stückchen weiter. Und dann fuhr ich schon gar kein NSU mehr. Und dann hatte ich eine Volvo-Vertretung in Schwelm, dann hatte ich die Saab-Vertretung, die NSU-Vertretung. Und dann sah ich, und das war ein wichtiger Schritt, dann sah ich natürlich bei den Rennen am Nürburgring und wo in Hockenheim, wo immer diese großen Rennen waren für Tourenwagen, das war ja Riesenmarkt, diese Tourenwagen-Rennautos. Ja, und dann ging ich dann auch los und dann, wie sieht man in den Autos aus? Man hat eine Jeans an oder irgendwann, da gab es ja dann auch schon Jeans oder irgendwas an und dann sitzt man in diesen Autos, da kriegt man einen Helm auf, das war ja Pflicht. Ja, und dann sah ich, wie die Engländer angezogen waren. Sterling Moss, boah, der sieht ja so toll aus. Wo gibt es denn so eine Hose, die der anhat? Ja, die gibt es da in London irgendwo. Da gibt es so eine Firma, die macht so Hosen. Fand ich unheimlich gut. Ja, so schöne blaue Hosen. Feuer imprägniert. Was soll das, Feuer imprägniert? Keine Ahnung. Dann bin ich dann nach England gefahren. Gut, ich konnte ja ein bisschen Englisch, durch die Schule natürlich. Und dann sah ich in diesem Geschäft, was da für tolle Sachen gab. Rennfahrerhandschuhe, Rennfahrerschuhe, tolle Helme, so blaue Anzüge. Und dann fiel mir das gut. Dann habe ich gedacht, ich kaufe das mal. Und dann habe ich mir so 5, 6 Anzüge gekauft. Und dann bin ich damit zu den Rennen, wo ich sowieso war. Und dann habe ich gesagt, hier willst du nicht so eine Hose haben? Na, tolle Hose. Wo hast du die Hose? Ja, kannst du bei mir kaufen. Ja, und dann waren die 5 Anzüge waren ruckzuck weg. Habe ich gedacht, das ist ja ein Geschäft. Gibt ja keinen, der das hat. Und dann habe ich 1960 die Firma Rally Bitter gegründet in Schwelm. Ich hatte eine Tankstelle hier in Schwelm mittlerweile. Und dann bin ich immer nach London gefahren, alle Woche. Und habe dann da mittlerweile in Teekisten meine Klamotten gekauft, jede Menge. Und ich bin dann mit den Teekisten als Handgepäck in der Lufthansa wieder nach Düsseldorf. Pauschal verzollt, damit ich nicht Handschuhe separat verzollen musste immer. Dann habe ich einen kleinen Katalog gemacht, Rally Bitter, Les Lesten in Deutschland. Und dann wurde Schwelm gestürmt mit der Post. Der Postbote hat gesagt, der bringt jetzt keine Post mehr. Die muss ich jetzt holen. Weil da kamen am Tag 1000 Briefe an. Jeder wollte einen kleinen Katalog haben. Und das war also der kam immer mit Waschkörben, voller Anfragen. Und dieses Rally Bitter wurde dann ein Wahnsinnsgeschäft. Und dann habe ich das Geschäft nach Düsseldorf verlegt. Und mein Nachbar war der Jaguar-Importeur. Dem habe ich dann natürlich auch die Klamotten verkauft, weil jeder wusste, Rennfahrerzubehör muss nur zu Bitter gehen. Der hat das, der hat alles. Und ich war der Importeur von dem Les Lesten. Und dann habe ich hinterher gedacht, mittlerweile war ich dann schon ziemlich gut bekannt. Und der hat dann immer mehr gefordert. Ja, also mittlerweile durfte ich nicht mehr nur für 10.000 Mark kaufen, jetzt soll das plötzlich 50.000 Mark sein. Von diesem Herrn Lesten, um den Importeurstatus zu behalten. Sonst liefert er auch an Hertie und an Neckermann und alle möglichen. Mittlerweile war das Zeug populär. Und der Neckermann hat dann mir auch mal das Zeug mal abgekauft, aber konnte nicht verkaufen in seinen Kaufhäusern. Er hat sich selber sogar drum gekümmert. Ist witzig von heute, dass der Herr Neckermann in seinen Kaufhäusern Les Lesten verkaufen wollte und hatte mir dann nachher gesagt, ob ich die nicht wieder zurücknehme, die Sachen. Der Les Lesten hat mich so geärgert. Der war übrigens auch ein ganz guter Rennfahrer. Jetzt mache ich meine Sachen, ich habe jetzt den Namen Rally Bitter, ich mache jetzt die Sachen selber. Denn er hat sie auch nur machen lassen. Ja, und dann habe ich dann nachher zum Beispiel dann Rennanzüge mit Dupont entwickelt, die nicht mehr verbrennen. Weil dann war das Thema, dass ich gemerkt habe, viele Formel-1-Rennfahrer, die verbrennen in ihren Rennautos bei Unfällen. Die haben alle diese blauen Anzüge an. Und dann hat mir diese Firma Dupont mal erzählt, es gibt Nomex, die kommen auch aus Amerika. Die sind sehr teuer, dieses Material, aber es brennt nicht. Das ist Stoff, der nicht brennt. Und da müsste man noch Rennanzüge von machen. Und dann habe ich mit den Duponts zuallererst hier in Europa die Rallye Bitter Nomex Anzüge gemacht. Die kosteten dann nicht mehr 100, sondern 400. Und als ich mit diesen ersten Anzügen kam, hat jeder gesagt, bist du verrückt, ich sitze in so einem kleinen Prinz und ich soll mir einen feuerfesten Anzug kaufen. Ja, ich sage, willst du verbrennen? Im kleinen Auto verbrennst du genauso gut wie im großen. Ja, und wenn du zum Skifahren gehst, hast du auch Skischuhe an. Fährst auch nicht mit deinen komischen Schuhen. Ja, und dann wurde das immer größer. Und wir hatten nachher 30 Vertretungen in Deutschland. Gut, und wie gesagt, ich war ein sehr guter Rennfahrer. Und 68 habe ich dann das Auto am Schluss des Jahres, Mitte des Jahres habe ich es, glaube ich, verkauft, weil ich gesagt habe, jetzt habe ich so viel gewonnen, jetzt kommen nur noch Pipi-Rennen, so nennt man das schon mal. Ich habe Unfälle gehabt mit dem Abarth 67. Das war eigentlich ein lebensbedrohender Unfall. Ich bin Gott sei Dank rausgekommen, weil das Auto war, ich war eingeklemmt im Auto und es hat kein Feuer gefangen. Das war das große Glück. Das war 1969, das war wieder ein Rennunfall mit dem Abarth, mit dem 2 Liter auf dem Nürburgring, um 1000 Kilometer Rennen. Hat sich das Auto ja von der Strecke verabschiedet, wie ein Flugzeug. Ja, das ist ja nicht mehr auf den Boden gekommen. Ist dann hoch in die Bäume geflogen und dann ist er explodiert. Und wie durch ein Wunder bin ich auf dem Hintern gelandet. Nur noch mit dem Motor angebunden und rundherum nur noch Feuer, weil alles explodiert und ich saß da drin und ich konnte mich selber befreien, weil ich eben auf den Hintern gefallen bin. Obwohl, aber er hat mir gesagt, ich bin 25 Meter durch den Wald geflogen. Das Auto hat sich aufgelöst in Stücke. Ich habe nur gedacht, jetzt hat es sich erwischt, das weiß ich noch ganz genau. Dass ich gedacht habe, an der Stelle, wo ich rausgeflogen bin, habe ich gedacht, und das ist ein offenes Auto, das sind ja alles Kunststoffautos, die fliegen daher, ist ja nichts mit Stabilität. Also solche Unfälle sind eigentlich immer tödlich, das muss ich sagen. Im letzten habe ich gesagt, jetzt reicht's mir. Ja, es sind dreimal drei Rennunfälle, alle 3 Jahre und immer wieder auf dem Nürburgring. Es sind ja immer so viele tödlich verunglückt, weil die sind ja alle in die Wälder geflogen. Ja, die Wälder stehen ja nebendran, da waren ja keine Auslaufzonen, Sicherheitszonen und so, das gab's ja alles nicht. Ich bin ausgestiegen, bin da so 20 Meter weggelaufen und dann habe ich dann realisiert, ich bin raus. Im Grunde genommen war das eigentlich so, dass ich gesagt habe, in 10 Jahren, alle 3 Jahre erwischt dich immer wieder auf dem Nürburgring, sonst hast du nie Rennunfälle, jedenfalls keine schlimmen. Und ja, das war jetzt der dritte und 3 reichen jetzt. Und dann muss ich auch sagen, ich habe ja genug gewonnen und ich habe genug verloren. Liebe zum Auto, der Rennfahrer und Autobauer Erich Bitter. Seinen erlebten Geschichten hat Ingo Zander zugehört. Erlebte Geschichten wieder am kommenden Sonntag an dieser Stelle, dann mit dem früheren deutschen Botschafter in Moskau, Andreas Meyer-Landruth. Für ihn steht fest, gute Beziehungen zu Moskau sind wichtig für Deutschland. Und im Augenblick sind diese Beziehungen nicht gut. Nächsten Sonntag 18.05 Uhr und 22.05 Uhr. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.